Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Ted Dunbar, Gabor Szabo, Ted Green, Sonny Greenwich, Lenny Brew, Sandy Bull und Jerry Reed. Thank you. Thank you. Dass Jerry Reed ein Ausnahmegitarrist war, behaupte ich nicht das erste Mal in dieser Sendung, deren heutige Folge sehr gitarrenlastig sein wird. Dass Elvis Presley mehrere Lieder von ihm coverte, Guitar Man, U.S. Mail, A Thing Called Love ebenfalls. Das geschah alles so ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre, aber bereits 1958 coverte Gene Vincent Jerry Reeds Crazy Legs. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, vielleicht weil zu diesem Zeitpunkt sowohl Jerry Reed wie auch Gene Vincent bei Capitol Records unter Vertrag standen. Das erste Lied dieser Ausgabe von Framas musikalisches Fundbüro war aber ein Instrumental, Honking, das seit 1973 fester Bestandteil seines Live-Repertoires wurde und als Gitarrenklassiker gilt. Honking ist ein Klassiker der Country-Rock-Gitarre und der Country-Gitarre, aber Gitarrenklassiker gibt es natürlich auch in anderen Genres. Wir hörten danach Little Wing in zweifacher Ausführung, einmal als Live-Version des Originalinterpreten Jimi Hendrix, danach als instrumentale Langversion von Steve Ray Vaughan. Jerry Reed und erst recht Jimi Hendrix und Steve Ray Vaughan sind namhafte Interpreten. Jimi Hendrix hat sogar Legendenstatus. Sein Leben und sein Werk war schon mehrfach Thema von Dokumentationen und Filmen. Und auch Jerry Reed und Steve Ray Vaughan sind immer wieder Namen, die in dementsprechenden Artikeln von Gitarreninteressierten und Freunden auftauchen. Ähnliches lässt sich nicht über den nun folgenden Gitarristen sagen, und das nicht nur, weil er dem Jazz zugerechnet wird. Denn selbst für das Genre Jazz ist Ted Dunbar einer der nicht so prominenten Namen, den eher nur Experten kennen. Dennoch spielte Ted Dunbar aus Port Arthur, Texas, mit einigen zum Teil sehr bekannten Jazzern, wie zum Beispiel dem Tenorsaxophonisten Sonny Rollins, dem Pianisten McCoy Tyner oder den Sänger Mel Tormé. Immerhin hatte Dunbar zwischen 1978 und 1993 8 LPs unter eigenem Namen herausgebracht. Grand Mal, Petit Mal stammt von Dunbars Debüt als Bandleader auf Xanadu Records, das von 1975 bis 1999 veröffentlichte. Am Bass hören wir Sam Jones, am Piano Tommy Flanagan. Thank you. Das folgende Stück Ravi erschien auf der LP Jazz Raga des ungarischen Gitarristen Gábor Csábo, den wir nicht nur als Gitarristen, sondern ebenso auf der Sitar hören. Ich gehe davon aus, dass mit Ravi der Sitar-Virtuose Ravi Shankar gemeint war. 1966 für das Label Impulse mit Bernard Purdy an den Drums, Bob Boschnell an der zweiten Gitarre und Johnny Gregg am Bass von Bob Thiele in den Van Gelder Studios in New Jersey produziert. Ramats musikalisches Fundbüro kommen wir nun zu einem Solo-Gitarrenstück Old Man River 1977 von Ted Green dargeboten, wirkt dennoch so, als wenn hier zwei Gitarristen kräftig zugange waren, aber es war wirklich nur Ted Green und das ohne jegliche Overdubs. Thank you. Gitarrist Sonny Greenidge wurde 1936 in Hamilton, Ontario, Kanada geboren. Seit 1959 professionell aktiv, spielte er unter anderem mit Sun Ra, Pharoah Sanders, John Handy, McCoy Tyner und Chick Corea, um mal die ganz bekannten Namen zu nennen. Musikalisch eher fortgeschritten als traditionell. Das Stück Peace Chant, das ich vorstellen werde, hat mich auch schwer an Pharoah Sanders erinnert, klingt natürlich komplett anders, weil Greenidge Gitarrist und Sanders Saxophonist war, aber ich höre da eine Verwandtschaft, und zwar eine relativ enge Verwandtschaft, heraus. Thank you. Sonny Greenwich wird in seinem Heimatland Kanada als Musiker sehr geschätzt. In den USA ist er dann doch nicht ganz so bekannt. Ganz anders verhält es sich bei Lenny Bru. Beide werden wir mit Look of Love von 1969 hören. Greenwich spielt dort die Melodie und die Leadgitarre sozusagen. Bru ergänzt auch mit seiner Spezialität den Harmonix, eine Art künstlich erzeugte Flageolett-Töne. Diese Spielweise hatte in den 80er Jahren auch der Police-Gitarrist Andy Summers erlernen wollen und nahm die Gelegenheit wahr, als er durch Zufall erfuhr, dass er und Lenny Bru beide in der gleichen Stadt auf Turnier waren. Also rief Summers spontan Lenny Bru an und fragte ihn, ob er denn ihm Stunden geben würde. Bru meinte ja, aber er sei nicht ganz billig. $70 die Stunde, das war wohl der Preis und etwa, das war es alle Male wert, meinte Andy Summers. Und ich glaube, da hat er mit Recht gehabt. Ja, nun, Look of Love, Sonny Greenwich und Lenny Bru. Chuck Berry war wohl der bekannteste Singer-Songwriter des Rock'n'Rolls der 50er Jahre. Eine sehr bekannte Komposition, die immer wieder neu interpretiert wurde, war Memphis. Vermutlich nicht das typischste Chuck Berry-Stück, aber eines seiner ganz starken, das mit Sicherheit. Sandy Bull war ein Fingerpicker, ein Gitarrist und Multiinstrumentalist, der in den 60er Jahren live etwas sehr Ungewöhnliches machte, jedenfalls für damalige Zeiten. Er improvisierte zu vorher von ihm eingespielten Tonbändern. Das klingt heute nicht sehr spektakulär, aber Mitte der 60er Jahre machte das niemand und das war fast sein Alleinstellungsmerkmal, jedenfalls was Gitarrenmusik anging. Ich finde, das Ganze hat ja nicht unbedingt Vorteile. Die letzte live eingespielt und improvisierte Gitarre reagiert zwar auf die vorgefertigten Aufnahmen, aber das Ganze bleibt eben doch eine Einbahnstraße. Ich glaube, Sandy Bull mit einer Band hätte mir da weitaus besser gefallen. Sei es drum, nun kommt Sandy Bull fast im Alleingang. Billy Higgins spielt Schlagzeug. Memphis, Tennessee, 1964. Thank you. Als musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.